Dropkick Drummer Nummer 108, der 26. September. Thomas, welcher Tag ist heute? Heute ist der 26. September, ein Sonntag. Sonst sind wir ja mal am Samstag auf. Ja, und was ist heute für ein Tag? Ja, ein Sonntag. Besonderes Ereignis dieses Tages? Ja, gestern war UFC. Ja, das ist richtig. Genau. Sonst aber was passiert nicht, ich glaube nicht, ne? Nö. Ja, Thomas ist wieder ein Jahr gealtert, aber das ist ja... Ja, das geht mir fast jeden Tag so. Das ist ja nichts Besonderes. Jeden Tag werde ich einen Tag älter und einmal im Jahr werde ich auch ein Jahr älter. Ja, man müsste jetzt sämtliche Geschenke einsenden. Du müsstest mal deine Adresse nennen, dass die Geschenke alle bei dir landen und du übergibst sie dann an mich. Ja, wir müssten uns mal so ein geheimes Postfach anlegen, damit uns ja auch alle Zuhörer, wir sind heute sehr leise, merke ich gerade. Das geht aber auch lauter. Natürlich, uns was zuschenken können, natürlich mir. Also ich hätte gerne noch, Thomas hat sich das neue UFC 2010 Spiel auf die PSP gekauft, fand das ganz schön. Also jetzt spendet für mich, damit ich mir das auf der PlayStation 3 kaufen kann. Das kostet 70 Euro, wenn jeder da 5 Euro zusammenlegt, das ist schon ganz in Ordnung. Hast du denn das 2009er Spiel noch? Nee, das habe ich schon lange nicht mehr. Hast du verkauft? Früh schon verkauft. Hast du das auf Amazon verkauft? Ist das nicht erst ab 18 freigegeben, das Spiel? Ja, verkaufen macht das nicht. Beim Kauf mussten wir 5 Euro extra bezahlen. Ja, hast du denn überprüft, ob derjenige, der es kauft, auch über 18 ist? Hast du gar nicht, weil mir das relativ egal ist. Damit begehst du ja tendenziell eine Straftat. Nee, Amazon hat da ja nichts gegen gemacht. So, wir sind heute wir wollen relativ schnell sein, weil wir haben hier eine... Heute im kleinen Kreis, sonst sind wir ja zu 17. Heute sind wir aber live im Dropkick Drama Studio und nicht per Telefon. Bei Oma. Das klingt jetzt nicht mehr so professionell wie im Studio. Ja. Das ist jetzt schade. Mist, haben wir das jetzt hier. Nee, wir sind jetzt durch im Studio. Nee, wir wollen heute relativ schnell, denn wir haben ja eine offizielle Aufnahme von UFC 119 vorliegen, die wir beide noch nicht gesehen haben. Wir kennen keine Ergebnisse und wir wollen die noch gucken. Wir wollen heute Also wer die Ergebnisse schon kennt, bitte nicht auf dem Studiotelefon anrufen und die uns mitteilen. Ja, sag mal die Telefonnummer, Mirko. Ich habe die nicht ausfindig. Ach so. Wir müssten gleich die Oma holen. Wir sind hier übrigens nicht bei Oma, das Studio heißt nur bei Oma. Ach so, ich mach mal die Studiobeleuchtung an, ist so düster hier. Mach das mal. Das ist der Wahnsinn. So, Night of Champions 2010. Ihr müsst ja erstmal zur Inhaltsangabe, du musst ja erstmal sagen, was besprechen wir denn heute? Ja, Night of Champions 2010 aus Chicago, Illinois. Das war vor einer Woche. Pay-Per-View von TNA oder was war das? Nee, von WWE natürlich. Ach so. Schon ganz verrückt hier. Ach so. Ich kann mich noch so, ja, ich habe mich da mental drauf vorbereitet, jetzt gerade auf der Toilette. Was natürlich nicht zur Qualität dieses Pay-Per-Views aussagt. Was ich da macht mir jetzt ein bisschen Sorgen, macht mir das schon. Aber wenigstens gab es bei Night of Champions ja nur Titelkämpfe. Ja, das sollte eigentlich so sein, das war aber natürlich nicht ganz so. Wieso das denn nicht? Es heißt doch Night of Champions, da gibt es doch nur Titelkämpfe, oder? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Womit? Mit dem Pay-Per-View. Achso, ich dachte mit dem ersten Match. Das Entrance-Set, das war, soweit ich das gesehen habe, wieder genauso wie letztes Jahr. Du meinst die Eingangsbühne? Ja, das Entrance-Set. Die Eingangsbühne? Entrance-Set. Die Eingangsbühne. Ja, wir sagen auch Wrestling und nicht Catchen. Eigentlich können wir mal lieber sagen Catchen. Der Markus Holzer sagt, glaube ich, auch öfter. Ja, das finde ich immer schrecklich. Catchen, ne? Das finde ich immer schrecklich. Eigentlich hat er auch recht. Demnächst ist ja in Hannover, soll ich da eigentlich dann auch von berichten? Ja. Am 2. Oktober ist ja wieder eine Catch-Veranstaltung der EWP, der European Wrestling Promotion. Ja. Von Ecki Eckstein. Und da gibt es auch einen Titelkampf um den Schwergewichtstitel. Und da finden wir dann wieder die Brücke zur WWE. Zurzeit ist ja der Champions der EWP, der Heavyweight Champion, Gangrel, der früher ja auch in der WWE in der Storyline mit Undertaker, der ja bei Night of Champions auch vorkam, gekämpft hat. Ja, Night of Champions. Da soll ich dann berichten von der Veranstaltung. Ich kann ja dann direkt anrufen. Ja, klar, du. Und dann reinflüsse, jetzt, ob sie mich dann irgendwann rausschmeißen. Obwohl der eine Kerl, der ist bestimmt auch wieder da. Da sind so 4 Leute, die, habe ich den Eindruck, die sind irgendwie in so einer Rocker-Gang. Jedenfalls haben die immer Lederkluft und sowas und trinken immer furchtbar viel Bier. Ich denke dann immer, die fahren bestimmt besoffen auf ihren Motorrädern dann zurück. Und da ist einer, der hat so eine ganz tiefe, raue Stimme und der schreit auch immer rein und da das eine kleine Hals. Ich brauche nur die Stimme zu hören, dann weiß ich schon wieder, naja, der Kollege ist auch wieder da. So geht das die ganze Zeit an. Das wird herrlich. Also wenn ich da mit Live-Telefon berichte und dann die ganze dann weißt du schon, okay, das ist Live-Veranstaltung EWP in Hannover. Ich müsste da auch unbedingt mal hin, aber... Und es ist auch immer einer da, der das Moonsault-T-Shirt hat. Der eine von Moonsault von der Webseite, der ist ja, kommt ja wohl auch aus Hannover und der ist, den sieht man da auch regelmäßig. Also nehme ich an, dass der das ist, weil der zumindest dieses Moonsault-T-Shirt und ich glaube, das gibt es ja nur für die, die wirklich an der Webseite mitarbeiten. Ja, man kann sich das auch kaufen, aber ich denke, das dürfte dann schon jemand von der Website sein. Ja, der bringt ja auch relativ zeitig dann die Ergebnisse von den EWP-Veranstaltungen auf Moonsault. Ich schätze mal, dass der das ist. Ja. Ja, die Crowd ist ziemlich gut an diesem Abend. Du meinst das Publikum? Ich wusste, dass das kommt. Ich wollte erst Publikum sagen, weil ich dachte, halte es im Englischen. Ja, das Publikum war sehr gut. Thomas, kannst du dem zustimmen? Ja, es war eine schöne Catch-Verkaufsveranstaltung und mit gutem Publikum. Okay, erstes Match. Der Opener. Du meinst den Eröffnungskampf. Ach, fang damit nicht wieder an, Thomas, wir wollen auch schnell machen. Der Eröffnungskampf ist der erste Kampf des Abends. Bist du eigentlich wieder auf Drogen wie letztes Mal? Wieso auf Drogen wie letztes Mal? Ja, es kam da ja diese komische Sendung auf und ich weiß ja auch nicht, was da so war. Welche Sendung kam auf? 103 Part 3 oder 104 Part 3. 104 Part 3? Ja, da warst du schon sehr seltsam drauf. Ich habe das jetzt bewusst nicht rausgeschnitten. Ich weiß nicht, worum es geht. Ist auch egal. Intercontinental. Du meinst jetzt die Sendung, wo ich UNO gewonnen habe? Ne, die, ja, genau, und das dann danach. Das war schon sehr... Ja, UNO habe ich ja gewonnen. Also in der 200. Episode wird das nochmal rausgeschnitten, damit wir das nochmal... Ja, die 200. Episode findet ja in ungefähr 4 Wochen statt. Ja. Weil wir machen ja ab morgen täglich 10 Sendungen. Ja, Intercontinental Championship. Da kannst du natürlich leider nicht zur Schule. Der Opener ist das Intercontinental... Eröffnungskampf hier rund jetzt. Intercontinental. Und es ist wie jeder Kampf an diesem Abend ein Titelkampf. Intercontinental Championship. Dolph Ziggler ist der Champion und trifft auf Kofi Kingston. Wenn Dolph Ziggler ausgezählt wird oder disqualifiziert wird, bekommt Kofi Kingston den Titel. Kofi Kingston kommt ja aus Jamaika. Deshalb hat er diesen Namen. Ja, und dann kam er mal aus Südghana und man weiß das nicht. Ja, hat aber so eine, WM kam so er dann mal aus so eine Reggae, Ghana. So eine Reggae-Musik hat er aber. Also wird wohl aus Jamaika kommen. Das Match geht ca. 13 Minuten, die genaue Zeit habe ich nicht, denn ich habe an meinem Zeitgerät etwas blöd rumgefummelt und dann... 12 Minuten 42 Sekunden. Ja. Dolph Ziggler gewinnt. Also ziemlich lang im Prinzip. Ja, es hat gut Zeit bekommen, Dolph Ziggler gewinnt. Hat mir sehr gut gefallen, es wurde schön aufgebaut. Anfangs war noch etwas langsam, viele Griffe und später wurde es dann wirklich richtig interessant. Ja, also war besser als so die üblichen Smackdown Matches, aber nicht viel besser, fand ich. Ja, also wir hatten ja schon ein solides Match, aber nichts, was mich jetzt absolut vom Hocker gerissen hätte. Wir hatten zuvor beim Tippen ja schon gesagt, dass uns die Fehde nicht mehr so stark interessiert, aber dieses Match, das fand ich dann nochmal ganz schön. Deine Bewertung? Ich habe dem Ganzen 2, 3, 4 Sterne gegeben. Ja, wollte ich auch, also ich habe mich dann auf 3 Sterne positioniert. Ja. Das und da wurde, Match. Da wurde, glaube ich, auch die, wurde eigentlich die Story, ich überlege gerade, war da schon die Storyline damit? Vicky und dieser Caitlin? Ja, nee, war das schon oder kam das danach? Ja, Caitlin war da, glaube ich, auch, oder? Müsste eigentlich. Ich meine nämlich, dass die da an dem Abend auch schon wieder weitergetrieben worden ist, die Storyline. Ja, was ist nur passiert? Ich hab's mir nicht. Was auch nicht, aber ist ja alles dasselbe im Prinzip, dass Vicky halt da ein bisschen eifersüchtig ist und. Kommt da jetzt ein. Ich glaube, ich weiß jetzt wieder. Kommt da jetzt ein Faceturn von Dolph Ziggler? Ich glaube, ich weiß es jetzt wieder. Ich glaube, als Caitlin da am Anfang mitkam, da hat Vicky, glaube ich, sehr stark gesagt, dass Dolph ihr Freund ist. Ich glaube, das war das. Und wird Dolph Ziggler jetzt zum Publikumsliebling? Wird es einen Faceturn geben? Nein. Wohin soll denn diese komische Storyline dann führen? Ja, das frage ich mich auch jede Woche. Soll Vicky zum Publikumslieblings gedreht werden? Caitlin. Nee, Vicky? Caitlin. Caitlin ist ja schon ein Publikumsliebling. Ja, noch stärker. Ich weiß nicht, Dolph Ziggler als. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was man mit dieser Storyline überhaupt will. Mit Dolph Ziggler und Kofi Kingston und tralala. Man weiß es nicht. Tralala. Zweites Match. Auch ein Titelkampf. Ja, natürlich. CM Punk trifft auf Big Show. Den Titel habe ich jetzt irgendwie so vergessen. Ja, das ist so ein bisschen, ist das jetzt TNA-Booking, ne? Ja. Auf einem Abend, wo nur Titelkämpfe sind, der zweite Kampf kein Titelkampf. Nee, man wollte CM Punk halt noch irgendwie bei in seiner Heimatstadt mit auf die Karte bringen und hat dafür 4 Minuten und 44 geopfert. Und Big Show hat sehr klar gewonnen und also zu das klar, zu schnell nach einem Knockout-Punch, das war letzter Müll. Das war eigentlich eine Katastrophe, weil ich weiß auch nicht, ob die WWE-Leute diese Storyline zwischen CM Punk und Big Show schnell beenden wollten und nicht daran gedacht haben, dass sie in der Heimatstadt von CM Punk sind. Jedenfalls wurde CM Punk bejubelt, dann hat er noch ein Promo gegeben. Es gab CM Punk Chance, aber mal davon abgesehen, auch selbst wenn es nicht in seiner Heimatstadt gewesen wäre, das war schon stark verjobbt. Und dann hat CM Punk ein Promo gegen Chicago gehalten und selbst danach haben ihn die Leute im Kampf noch mehr bejubelt und Big Show ausgebuht. Also damit hat man keinem einen Gefallen getan, weder CM Punk noch Big Show. Man muss so gut halten, aus den 4 Minuten 44 hat man zwischen den beiden das Beste rausgeholt. Ja. Ein Dreiviertel Stern. Ich habe dem 2 Sterne gegeben. Aha. Das dritte Match, da waren viele gespannt drauf. Und es ist für viele das Match of the Night gewesen. United States Championship Match. The Miz, Champion zu der Zeit, trifft auf Daniel Bryan. Genau. 12 Minuten 27. Und... ja, ich hätte jetzt hier, ich rechne das immer aus. Ich schreibe mir mal hier die Zeiten von meinem Dingens an. Da habe ich jetzt vergessen, das auszurechnen. Ich hätte jetzt auch getippt 28. 27. Ja, macht sein. Ja. The Miz ist ein US-Champion und Daniel Bryan erringt den Titel, überraschenderweise. Ja, war ein sehr, sehr gutes Match. War Alex Riley damit bei? Alex Riley war mit am Ring und hat auch einmal, glaube ich, eingegriffen, ist dann aber sehr schnell sozusagen von Daniel Bryan, ich weiß gar nicht, wie das war, ob er auf dem Ringrand stand und ob er ihn dann irgendwie dann runtergeschmissen hat. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Das ist jetzt schon wieder zu lang her. Ich habe es nicht im Kopf und habe es nicht notiert. War auf jeden Fall ein sehr schönes Match. Daniel Bryan hat gezeigt, was er kann. Sowohl so High-Flying-technisch als auch natürlich von Submission-Moves etc. Genau. Gab zum Beispiel wieder diesen Topé zwischen den Seilen, als Mist draußen vor dem Kommentatorenpult stand, wo dann Daniel Bryan ziemlich stark da gegen das Pult auch geflogen ist. Und ja, gegen das Pult diesmal nicht. Das war gegen den Match bei Chris Jericho. Das war übrigens auch in der allerersten Folge in NXT. Chris Jericho gegen Daniel Bryan bisher beste Match überhaupt bei NXT. Ja, das war hier aber auch so. Und dann sagte nämlich, weil da sagte, ich weiß gar nicht, wer es war, Michael Cole oder Matt Stryker, Michael Cole, wie bei NXT Folge 1 gegen Chris Jericho. Aber, genau. diesmal ist er nicht gegen das Pult geflogen. Er ist davor auf dem Boden. Aber es war so ähnlich. Ja, genau. Aber nicht genauso. Genauso ist auch schwierig, ne? Weil war ja auch ein anderer Gegner. Daniel Bryan gewinnt. Miz gibt im Bell-Lock auf bei der Raw. Danach hat er dann gesagt, er wäre verletzt gewesen etc. Und wäre nur aufgetreten, weil er halt ein guter Champion ist und so. Genau, war. War. Ich glaube, hat er gesagt? Ich wahrscheinlich weiß nicht, Mist hat wahrscheinlich ist gesagt, aber egal. Ich hab die Raw ja nicht gesehen, deshalb kann ich es nicht sagen. Ja, stimmt, oder habe ich die Raw gesehen? Ja, hast du gar nicht. Das war die letzte, ne? Ja. Ja, nee, die habe ich ja nicht gesehen. Okay, Thomas, was gibst du dem Match? Für mich war das beste Match des Abends. Daniel Bryan ist auch wieder gut bejubelt worden. The Miz hat mir auch gut gefallen, hat gut verkauft, hat vor allen Dingen auch nach dem Kampf war er nicht irgendwie nur leicht sauer, sondern so richtig niedergeschlagen. Mhm. Also hat so diesen Champion-Titel dadurch auch nochmal weiter ein bisschen aufgewertet. Und ich gebe dem Kampf 3 3/4 Sterne. Das ist auch die höchste Wertung, die ich an diesem Abend vergebe. Ich gebe dem Match 3 1/4 Sterne. Es gibt noch eine höhere Wertung für mich. An der Stelle kommt das für mich Erschreckendste an diesem Abend, ein Spot für Hell in a Cell, der an diesem Tag, wo Night of Champions ist, in zwei Wochen schon kommt. Das heißt, nächste Woche. Das heißt, heute besprechen wir Night of Champions und nächste Woche können wir schon Hell in a Cell tippen. Das ist vor allem für die Amerikaner, die für so ein Pay-Per-View 40 bis 55 Dollar bezahlen, ja, doch ziemlich erschreckend. Ne? Genau, da können wir uns mit den 15 Euro bei Sky schon ganz glücklich schätzen. Das ist hier ja, ich weiß nicht, was WWE sich da gedacht hat. Das ist doch schon ziemlich Müll geplant und ich denke, ein Amerikaner wird wohl eher Hell in a Cell kaufen als Night of Champions schon alleine wegen dem Match. Also ich finde Hell in a Cell von der Planung her total bekloppt. Natürlich so viele Hell in a Cell an einem Abend und dann total unpassend und so. Finde ich natürlich nicht schön, aber ich denke, ein Amerikaner entscheidet sich dann schon eher für diesen Pay-Per-View. Ich würde an WWE-Stelle irgendeinen Pay-Per-View rausnehmen. Und Hell in a Cell. Ja, Hell in a Cell und dann Hell in a Cell zum Beispiel an den, also richtige Matches dann, wenn es in der Storyline passt, Hell bei dem dann, nächststehenden Pay-Per-View. Ja, ich würde so machen, aber SummerSlam ist immer ganz schön. SummerSlam ist gut, aber ich würde es nicht von der Veranstaltung abhängig machen, sondern von den Storylines. Ja, ja, das ist richtig, aber wenn man es bei SummerSlam einmal hat, kann man das natürlich auch ein Match entsprechend aufbauen, dass es dann so passt. Genau. Und dann könnte man auch, man könnte auch ruhig über 12 Monate bei zwei verschiedenen Pay-Per-Views jeweils ein Hell in a Cell. Also bis zu 2 im Jahr, finde ich, geht. Ja, aber nicht 6 bis 8 Stück an einem Abend. Okay. Vor allem, dass da dann viele unpassend sind, natürlich. Ja, das eine wird ja wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, Hornswoggle gegen Zack Ryder wird ja wahrscheinlich auch Hell in a Cell Match sein dann. Hm. Hornswoggle gibt es übrigens auch als Manager beim neuen SmackDown vs. Raw 2010 dann. Ja, das habe ich nicht. Vince McMahon als spielbaren Charakter. Das, ist das Spiel schon raus? Oder? Nee, ich meine auch 2011. Wann kommt denn das raus? November? Zum Weihnachtsgeschäft? Ende Oktober. Ende Oktober noch. 26. oder irgendwie so. Gibt es das auch auf der PSP? Ja. Obwohl, weiß ich nicht. Ich bin jetzt mit dem UFC-Spiel auf der PSP erstmal ganz zufrieden. Ja, ich kaufe es mir auch nicht direkt. Du lässt es ja über die Spenden, man soll ja die PayPal-Spenden, hast du ja vorhin so aufgerufen, über die Spenden finanzierst du das ja dann und dafür musst du dann im Gegensatz einen Audiobericht über das dann gekaufte Spiel abliefern. Ja, ich werde da demnächst wirklich mal oben so einen Button auf die Seite setzen aus Quatsch und mal sehen. Vielleicht sind ja nur Leute so gnädig und spenden für einen guten Zweck. Da kommt dann noch irgendwie so... Ob Videospiele kauft für Mirko ein guter Zweck ist, sei dahingestellt. Da kommt dann noch so ein Mirko in Not drüber und dann passt das schon. Dann kommt... Du wolltest noch was zu dem Superfrauenkampf Melina gegen Michelle McCool. Ja, da wollte ich jetzt gerade kommen. Das ist ein Unification-Match um den Divas Championship jetzt zum... Da geht es um den Undefined Champion, oder? Ja, ist ein Unification-Match dieses Titels. Und der Sieger ist dann der Undefined Champion. Es ist ein Lumberjill-Match, das heißt zigtausend Diven, die keinen interessieren und die auch nicht viel gemacht haben. Lumberjills, zigtausend Diven stehen um Ring herum. Michelle McCool gegen Melina. Michelle McCool war und ist Championess. Ja, Championess, das waren ja beide da. Und Melina auch. Michelle McCool war Divas Champion, Melina war Woman Champion. Michelle McCool hat gewonnen und ist jetzt Undefined Championess. Unified Championess. Ja, genau. Es gibt jetzt nur noch einen Frauen-Champion und Layla Michelle und McCool und. Ja, und jetzt müssen wir das ja Ende noch erklären. Gibt es Layla noch? Michelle McCool war draußen bei den Lumberjills und wurde fertig gemacht. Am Anfang haben die das nicht begriffen, dass die Lumberjills auf der einen Seite, die haben dann, wenn jemand rausgeworfen ist, immer nur gewartet. Die haben das nicht begriffen, dass sie wieder reinschmeißen müssen. Michelle McCool wurde bekämpft und Melina wurde so gelassen. Am Ende Michelle McCool draußen wurde da fertig gemacht, konnte und im Ring lag Melina. Layla war auch als Lumberjill draußen, kam dann in den Ring und hat Melina da... ein paar Moves verpasst, Michelle McCool kam zurück im Ring, hat da so einen Kick gezeigt und das war dann der Sieg nach 6 Minuten 32, ein Viertel Stern von mir. Ich habe dem einen Beileitstern gegeben. Ja, und Layla und Michelle McCool haben jetzt beide den Divas Champion Titel, der wurde jetzt verdoppelt. Genau, weil ja nur eine Frau Champion sein sollte, haben wir jetzt zwei Championessen. Ja. Für einen Titel. Was auch irgendwie ein bisschen. Warum man jetzt bei Divas-Titel noch einen Divas-Titel extra gemacht hat und nicht einfach den Women's-Titel noch dazu genommen hat, man weiß es nicht. So viel Geld. Es ist eigentlich, spielt auch keine Rolle. Nee. Aber interessant ist, ob sie tatsächlich die anderen Titel auch vereinigen wollen. Also US und Intercontinental vielleicht zu einem. Nee, das habe ich noch nirgendwo gelesen und das hoffe ich auch nicht. Denn, und ich glaube, World und WWE, da überlegt man ja bei WrestleMania, aber ich glaube, das werden sie am Ende des Tages dann doch nicht machen. Also gegen World und WWE hätte ich nichts. US und Intercontinental sind, finde ich, zwei Titel, die man so behalten sollte, damit bei Raw und SmackDown jeweils zum Titel ausgekämpft werden kann. Das fände ich nicht gut, wenn die Titel alle aufgeteilt sind, weil das wäre auch wieder blöd. Wie aufgeteilt? Ja, das die sind ja jetzt US aufgeteilt. Und Intercontinental, nee, so zusammen sind. Achso, du meinst nicht aufgeteilt, sondern sozusagen ein Titel und der ist dann jeweils nur bei der Einsendung. Ja, das ist dann blöd. Dann hat der eine Titel den World-Titel und der andere nur irgendwie so ein zusammen Intercontinental US. Das finde ich nicht so schön. Dann kommt das U. Na, wollen wir mal gucken, wie es mit SmackDown weitergeht, wenn sie auf Cypher wechseln. Vielleicht nicht viel anders. Stirbt SmackDown wirklich irgendwann ab. Nein, das glaube ich nicht. Wir werden sehen. Nee. World Heavyweight Championship, No Holds Barred Match, Undertaker gegen Kane. Kane was ist Champion der, zu der Zeit. Was ist denn der Unterschied zwischen No Holds Barred und No Disqualification? No Disqualification wird meistens gemacht, wenn man nicht so viele Waffen einsetzen will, wenn man nur sagt, irgendjemand wurde mal wegen Eingriff von... Ja, zum Beispiel jetzt bei Dolph Ziggler und Kofi Kingston, da Dolph Ziggler oft disqualifiziert wurde, sagt man da No Disqualification, das ist dann aber nicht, dass die zigtausend Waffen nehmen sollen. No Holds Barred ist halt wirklich, dass sie so ziemlich alles machen können. Und zwischen No Holds Barred und Extreme Rules? Extreme Rules ist ECW-Begriff. Achso, deshalb gibt's das nicht. So, was gibt's? Non-Sanctioned wiederum ist, da kann dann wirklich jeder alles machen. Und einige Leute dachten erst, No Holds Barred zieht darauf ab, dass es ja im Prinzip, also es heißt ja übersetzt tatsächlich, kein Griff verboten. Und weil Undertaker in dem Match ist, es gab ja mal diese Storyline, dass dieser eine Move von Undertaker, diese Gogo Plata, sozusagen gebannt war. Ja, wie heißt das nochmal? Hells. Hells Gate. Ja, genau, Hells Gate. Ja, diese Gogo Plata. Und da sagten einige, na, vielleicht haben sie das deshalb gemacht, weil in der WWE ja dieser eine Move irgendwie, obwohl ich glaube, der ist gar nicht mehr. Nee, der ist nicht mehr, das wurde dann passt umgedreht. Dann passt das auch nicht, weil sonst hätte man sagen können, das ist das eine Match, in dem Undertaker diesen Move trotzdem zeigen darf, ich obwohl glaub, der trotzdem oder verboten dann ist. Vicky Long. Vicky hat es dann verboten. Stimmt, das wurde vier dann, oder lang nee, dann, macht, dann das, wieder, macht das auch keinen Sinn. Hat es dann wieder aufgehoben. Von der Übersetzung hat es Sinn gemacht, aber dann macht es keinen Sinn. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. 18 30 sehr lang viel das lang. Match. Viel zu lang, habe ich mir auch hier notiert. Zu lang? Ja. Zu lang? Ja. Kane hat gewonnen, ja, es war... Was, also Kane hat gewonnen? Das kann nicht sein, Undertaker hat gewonnen. Wir haben beide auf Undertaker getippt. Anfangs dachte ich wirklich, okay, sehr schön, als, ja, hier Kane kam direkt, Undertaker und Kane kamen sich direkt auf diesem Entrance-Set da, ne, auf dem Entrance-Set, nicht auf der, Eingangsrampe, ne, Eingangsbühne nicht, auf der Eingangsrampe entgegen. Eingangsrampe. Und haben sich da gebrawlt und dann durchs Publikum geprügelt. Und an den Sachen vorbei und Kane wurde da gegen diese eine Säule, die da ja aufgebaut war, wo diese... Dinger mit den Gürteln hangen, da diese Vorhänge ja. Dagegen geworfen und so. Da dachte ich, cool, jetzt sehen wir mal wieder was richtig Schönes, nur als Bad, wo das gezeigt mit wird, dass man... Nein, das meine ich jetzt Ach natürlich so. Nicht, da hatte ich nicht erwartet. Aber dass auch mal wieder so diese Eingangssachen da mit reingebraut, gebraut, ja. Gebraucht werden. Gebaut werden. Werden. Ja. Ja. Eingebaut werden. Ja. Ja. Ja das war dann anfangs auch so, aber das wurde dann doch ein bisschen lang, das Ganze. Da kam ja dann nachher noch der Sarg mit Paul Bearer rein. Nee, das war natürlich SmackDown. Achso, dann habe ich das verwechselt. Ja, Kane hat auf jeden Fall am Ende durch Chokeslam und Tombstone, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf jeden Fall durch Tombstone gewonnen. Ja, das ist das Interessante, weil Kane hat am Ende des Matches überraschenderweise das Moveset vom Undertaker gezeigt. Ja, das macht er jetzt ja sowieso immer. Um die Überlegenheit gegenüber seinem Bruder darzustellen, dass er sagt, ja, ich kann deine Moves viel besser als du. Ja, das hat er ja schon beim SummerSlam gemacht, als der Undertaker seine Rückkehr feierte. Das ist ja nichts Neues, wenn man aufgepasst hat. Ja, aber die meisten Sachen sind ja nichts Neues gewesen bei dem Pay-Per-View. Nö, außer der Schlag gegen die Säule, das fand ich richtig schön. Das war toll. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Kane wurde da gegen geschleudert. Mehr weiß ich auch nicht mehr von dem Match. Ist da eigentlich auch jemand abgebrannt worden? Nee, dieses Burn... Abgefackelt? Burn, wie hießen das noch? Inferno-Matches, die hatten sie auch schon mal. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Da wurde Kane irgendwie angezündet und dann wurde aber sofort gelöscht. Ne? Ja, das war irgendwo auf dem Arm, wo irgendwie was war. Ich glaube, das da ist... hat ja damals noch seinen Anzug gehabt. Ja, genau. Ja. Das war auch ganz witzig. Das ist auf der Undertaker-DVD mit drauf. Das können sie heute nicht mehr machen. Ja, wir haben so eine Undertaker-DVD hier gesehen, wo nur solche Gimmick-Matches sind. Die habe ich mir ja dann am Samstag noch gekauft. Ja, ja. Ne, habe ich leider nicht. Aber wenn ich mir eine Undertaker-DVD kaufen würde, dann würde ich mir, glaube ich, am ehesten die kaufen. Ja, ich bin auch so stark am Überlegen, ob ich mir die nicht nochmal... Ja, das reizt schon ein bisschen, ne? Wir haben ja jetzt wieder eine Kreditkarte, da können wir ja jetzt auch wieder bei Silvervision bestellen. Da könnte man ja mal gucken, weil da sind die auch immer recht billig. Du musst einfach die Kreditkarte dann nehmen und hoffen, dass keiner... Nee, das darf ich nicht sagen. Du musst das schon vorher abstimmen, ob du das darfst. Ja, dann mache ich natürlich so. Du hast ja im November Geburtstag, kannst du dir ja eigentlich wünschen, ne? Da kann ich mich auch selber kaufen, da brauche ich nicht mehr warten. Hast du noch genug Reserven von deinen Amazon-Verkäufen? Jede Menge. Guck doch mal auf Amazon, wie teuer die da ist. Bei Amazon sind die immer sehr teuer, da kosten die immer 35 bis 40 Euro, da kosten die eine ganze Menge. Was ich häufiger mittlerweile schon gemacht habe, ist, dass ich mir bei Musik-CDs bei Amazon die von Verkäufern, weil es gibt ja einige, die nicht gebraucht, sondern wirklich auch neu anbieten und die waren teilweise um die Hälfte billiger als direkt bei Amazon. Da musste man mal 3-4 Tage länger warten, aber da waren das CDs, wo ich gesagt habe, da macht mir das nichts aus, da warte ich 3-4 Tage und dann bezahle ich nur die Hälfte. Ich bestelle Musik-CDs aber auch eigentlich nicht großartig, ganz selten. Nur wenn ich die sonst nicht bekomme, ja, größtenteils kaufe ich die eigentlich. Also zum Beispiel die Junip, die ich dir gestern kurz ausgeliehen habe, da habe ich mir ja diese Deluxe Edition mit den 3 CDs gekauft. Und die habe ich dann bei Amazon gleich bestellt. Also ja, noch vor der Veröffentlichung, weil da wusste ich, dass ich die im Laden direkt nicht kriege. Ja, das habe ich ja bei der Portugal The Man gemacht, American Ghetto. Genau, also nee, und die Kevin Rudolph, die kostete bei Amazon 25 Euro neu gekauft. Toll. Und ich glaube, die hat auch irgendwie Lieferzeit von 9 bis 10 Tage. Die habe ich mir dann als Download bei iTunes. Die ist übrigens in deiner ausgeliehenen, ne, als MP4. Oder MP4. Habe ich schon gesehen. Ja. Wer hat denn eigentlich gewonnen? Kane, ne? Ja, Kane noch immer. Ich habe dem Ganzen 2/3 Sterne gegeben. Ach, das ist ja interessant. Ich habe dem auch 2/3 Sterne gegeben. Also. Haben wir ja exakt dasselbe gegeben. Das nächste wird von der Beschreibung interessant. Guck mal, wie das bei mir aussieht. Mit vielen Durchstreichungen und so. Damit ich genau weiß, welches Team wann ausgeschieden ist. Ja, ein Tag Team Turmoil Match um die Tag Team Was Ziel. Was für ein Turmoil was? Ein Turmoil Match um die Tag Team Turmoil. Turmoil heißt Turmoil das. Turmoil. Ja, Turmoil. Ja. Da hatte ich mich gefreut, sowas Ich bin gerade am Überlegen, warum das Ding eigentlich Turmoil heißt, weil Oil ist ja Öl und ich überlege gerade, was dieses Turmoil, das muss ja irgendwie zusammengesetzt haben. Ich glaube, das hat mit Öl nichts zu tun, das wird glaube ich auch nicht Turmoil, sondern Turmoil oder Öl. Die sagen aber immer Turmoil. Ja. Ja, also ja, das erste wird nicht auf jeden Fall nicht Tur, sondern Tör. Ja, schon in einem durch, aber das klingt so, als wenn das irgendwie aus zwei Worten zusammengesetzt ist, nee, ich glaub, nur dann schnell ausgesprochen wird. Na, glaube ich nicht. Ja, das ist heißt auf jeden das, Fall... Heißt das auf Deutsch dann Tumult? Das kann natürlich gut sein. Weil das würde ja zu der Matchart eigentlich passen. Ja, das könnte gut sein. Das ist auf jeden Fall... Also ein Zweikampf-Tumult-Kampf kommt jetzt. Ja, es waren 5 Tag-Teams und es ist in dieser Matchart um die Unified Tag-Team-Title so, dass 2 Leute anfangen, 2 Teams... Und der Gewinner trifft dann gegeneinander und wer das Team, was den Pin verliert, scheidet aus. Ja, genau. Und das Gewinnerteam, das bekommt dann die nächsten Tag-Team-Gegner und so weiter, bis einer übrig bleibt und dann der Tag-Team-Champion ist. Und es begann... Mir fällt gerade auf, so wie ich es mal aufgeschrieben habe, kann ich gar nicht die exakte Reihenfolge der Ausscheidung festlegen. Ja, ich habe das natürlich vernünftig aufgeschrieben, aber ich kann dir das alles nachher. Aber ich glaube, ich habe es noch ungefähr im Kopf. Ich weiß ja, auf ich jeden Fall, dass die Hard Dynasty als erstes ausgeschieden ist. Die Hard Dynasty, noch Champions, mussten zuerst gegen die Usos an und verloren dann auch direkt. Also auf jeden Fall ein Titelwechsel. Schlecht gemacht, finde ich. Fand ich auch. Die Champions haben einen riesen Nachteil, mussten gleich am Anfang anfangen und haben überhaupt keinen Vorteil dadurch, dass sie Champions sind. Das und, ist aber, glaube ich, normal in solchen Matches. Bret Hart tritt nicht mehr auf irgendwie im Moment. Aber er ist in Deutschland damit dabei. Bei Raw und schon verlieren seine Kumpels den Titel. Das ist aber normal, dass die Titelträger direkt zuerst auftreten, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall. Das ist, zumindest kann ich mich an ein Tag-Team-Turmoil damals mit den Hardy Boys erinnern. Da hatten sie vorher noch in dem Segment, in dem Pay-Per-View, so eine Auslosung inszeniert, dass quasi ein Glückslos entscheidet, wer wann auftritt. Ja gut, hier waren jetzt aber auch keine Hardy Boys vom Stellenwert. Nee, aber die Regeln müssten ja für die Matchart eigentlich identisch sein. Ja, natürlich. Usos haben gewonnen und trafen als nächstes auf Santino Marella und Wladimir Kozlov, die auch jetzt, ein fantastisches Team waren. Waren jetzt eigentlich mal für die Statistik, waren jetzt eigentlich die Usos, dadurch, dass sie die Hard Dynasty haben? Nein, die waren keine richtigen Champions und das wurde nicht aufgenommen, genau wie beim Scramble-Match. Beim Scramble-Match waren die aber zwischendurch Champions. Ja, das wurde aber nicht in die Statistik aufgenommen, nicht? Das meintest du doch. Das waren dann zwischendurch die Intermediate Champions, haben sie es genannt. Ja, genau. Ja, stimmt. Genau. Aber die Usos waren jetzt auch keine Intermediate Champions, oder? Doch, also das wurde nicht in die Statistik aufgenommen, keine richtigen. Aber waren sie denn Intermediate Champions? Nein, die Champions sind die am Ende da final zurückbleiben. Das heißt, obwohl die Hard Dynasty ausgeschieden waren, waren sie zu diesem Zeitpunkt noch Champions. Nein, das heißt das auch wieder nicht. Das Thomas, es ist Quatsch, so auf sowas einzugehen. Das heißt, nee, das da kannst du, da kannst du auch genauso gut versuchen, bei der DNA zu erklären, was so ein Match soll. Das ist genauso. Man muss Quatsch. Ja jetzt sagen, weil wenn die hat, dann ist sie ausgeschieden ist, dann gab es jetzt quasi 7 Minuten lang keinen Champion. Das heißt, der Titel war vakant. Ja, dann waren die Usos halt zwischenzeitliche Champions, aber okay, halt nicht für die Statistik. Ja, das war wichtig. Ja. Wer schreibt eigentlich die Statistik? Du sollst mich nicht schlagen. Die Statistik, die schreibt irgend so ein Kerl, der den ganzen Tag vor dem PC sitzt und da irgendwelche Zahlen eintippt. Schreibe ich die Statistik doch. Also jetzt waren die... Joey Styles tut das. Der Titel war vakant. Welches Tag-Team kam eigentlich nach den Usos? Santino Marella und Wladimir Kostov, wie ich jetzt schon mal versucht habe zu sagen, tolles Tag-Team, haben auch gegen die Usos wieder verloren. Wie heißt denn der Finishing von Santino? Das ist die Cobra. Die Killer-Cobra. Die Killer-Cobra. Das ist ein super Move, oder? Ja. Den kann ich auch. Als nächstes Team... Soll ich dir den mal vorführen? Nein, als nächstes... Aber dann müsste ich die Sendung übernehmen. Nein. Als nächstes, da wollen wir gar nicht erst wieder mit anfangen, das war letztes Mal schon schrecklich. Wieso, das kann man so nicht sagen. Als nächstes Team gegen die Usos kamen Mark Henry und Evan Bourne. Die haben ja auch schon 7 Jahre Erfahrung als gemeinsames Tag-Team. Guck mal, ja, beim WrestleMania Revenge Tour April 2006, da war Mark Henry auch schon dabei. Ja. Aber Evan Bourne noch nicht. Nee. Mark Henry ist ja jetzt sowieso der Retter überhaupt, der als Evan Bourne am Ende da tot rumlag, da musste ja auch natürlich erst helfen gehen. Ja, und Mark Henry und Evan Bourne haben gewonnen und dann kommt das finale Tag Team. Das heißt, auf das Mark Henry und Evan Bourne waren jetzt Intermediate Champions oder ja, war der Titel noch vakant? Zwischenzeitliche Champions. Und Drew McIntyre und Cody Rhodes waren das finale Team, auf das sie trafen und die haben dann auch gewonnen nach 11 Minuten 42 insgesamt bei Matchzeit. Ich habe jetzt nicht jedes dieser Kurzzeit im Match einzeln gezählt, ich habe das zusammengezählt und ich gebe dem 2 Sterne. Haben wir so ähnlich bewertet. Ich gebe dem 1 3/4. Ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, ich fand das Match bezeichnend dafür, dass in der WWE eigentlich im Moment keine vernünftige Tag-Team-Division existiert. Ja, das war übrigens auch das Problem. Normalerweise in solchen Matches immer dann ja schnelle Action. Ich habe da zum Beispiel auch mal dieses Cruiserweight Open Match von, ich weiß nicht von was es ist, SummerSlam 2004 oder so in Erinnerung. Da war es auch schön schnelle Action und so. Ja. Ja, hier, also ich mag Henry, das ist Santino Marella, vielleicht mir Kostloff, ich weiß nicht. Drew McIntyre und Cody Rhodes sind als Tag Team Champions aber auf jeden Fall ganz schön. Das treten jetzt da bei Raw und SmackDown auf. Bei Raw hatten die ein Match, was die gegen Santino Marella und Vladimir Kozlov um die Titel gewonnen haben. Und bei SmackDown haben die wen besiegt, Thomas? In der, ich weiß noch, lass mich mal überlegen. Die hatten vor dem Pay-Per-View ja schon einen Nicht-Titelkampf zwischen mit der Hart Dynasty, was sie gewonnen haben. Das war ein sehr gutes Match. Und jetzt an diesem Freitag haben die erneut die Hard Dynasty besiegt. Ja, genau. Genau, so war auch ein ganz nettes Match. Ich überlege gerade, wer wen gepinnt hat. Das weiß ich aber nicht mehr. So, nach dem Match kommt noch ein weiterer von diesen Alberto Del Rio Spots. Ein schon altbekannter, der lief jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. Ja, das fand ich auch ein bisschen komisch, dass das beim Pay-Per-View lief. Ja, sehr seltsam. Aber naja, gut. Anstatt, dass sie ihn kurz für irgendwie ein Promo rausholen, ein bisschen Zeit hatten sie sowieso noch. Ich glaube, die Pay-Per-Views sind immer für 3 Stunden angesetzt, also 5 Minuten Alberto Del Rio Promo mit Rey Mysterio, was auch sehr seltsam ist, dass er nicht war, aber der kehrt ja dann nächste Woche bei SmackDown zurück. Ja, aber so ist das nun mal. 2,46. Glaubst du eigentlich, dass einige kleine Kinder sollten sich geärgert haben? Glaubst du, dass Rey Mysterio wirklich nächste Woche zurückkehrt? Oder dass Alberto Del Rio ihn vielleicht nur sozusagen, er hat ja angekündigt, dass er zurückkehrt? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat er ja irgendwie so ein, in Mexiko gibt es ja auch diese Tradition mit den Kleinwüchsigen, so wie Hornswoggle. Oder er hat, das gab es ja schon mal mit DX, irgendwie so einen kleinen Kleinwüchsigen, ja, der dann... Ja, Hornswoggle, das würde dann wahrscheinlich passen jetzt zur Zielgruppe. Er hat tatsächlich einen Kleinwüchsigen aus Mexiko, jetzt nicht Hornswoggle, sondern jemand anderen genommen und der verkleidet sich dann als Rey Mysterio und wird veralbert. Ja. So ähnlich hat das DX das ja auch mal mit Bret Hart gemacht. Mhm. Mal gucken. Ja, und mit der Spirit Squad. Das war auch eine schöne Zeit. Mit der Spirit Squad? Das war eine schöne Zeit. Wer von denen, die auf dem Pay-Per-View standen, gehörte mit zur Spirit Squad? Quizshow, wer die Antwort weiß, bitte einsenden an. Du weißt es nicht? Wenn man. Ich weiß, wie der früher hieß, aber ich kann es dir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie er früher hieß und ich hätte es auch, wenn ich es nicht mal irgendwo gelesen hätte, hätte ich es aufgrund der Person nicht erkannt. War das Cody Rhodes? Nee, Dolph Ziggler. Dolph Ziggler? Dolph Ziggler war vorher Mitglied bei der Spirit Squad. Nick, irgendwas. Oder irgendwie so. Kann sein, ich weiß es nicht. Der hat. Hat auf jeden Fall da diese super blonden Haare und so, was er jetzt hat. Das hat er aber damals wahrscheinlich nicht gehabt. Ich könnte ihn jetzt nicht zuordnen. Wenn ich Spirit Squad sehen würde, wahrscheinlich schon. Das wusste ich auch nicht. Es gab ja noch eine Zeit lang dieser eine, der da dann dieser etwas größere, der da auch noch eine Zeit lang auftrat. Das wusste ich noch, aber ich glaube, den gibt es jetzt auch nicht mehr. Nee. Das Segler, das hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst. Nee, also wie gesagt, ich habe es mal irgendwo gelesen, sonst hätte ich es auch nicht gewusst. Hätte ich jetzt von der Statur auch nicht drauf getippt, aber... Ja, von der Größe her passt das schon. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ja, so ungefähr, also vom Gesicht nicht, aber ja. So, dann folgte der Main Event, das 7. Match an diesem Abend, ein Match um die WWE-Titel, ein Sixpack-Match, und zwar nach Elimination-Regeln. Sheamus, der Eine sogenannte Sechs-Paket-Herausforderung. Ja. Sheamus, der Champion zu der Zeit, trifft auf John Cena, Edge, Chris Jericho, Wade Barrett und Randy Orton. Guck mal hier, da habe ich mir Strichlisten und Nummerierung rangeschrieben an das Match. Das ist gut, dann erzähl uns doch mal, wann wer eliminiert wurde. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, jetzt kann ich das von den Zahlen her zuordnen. Also, als allererstes wurde Chris Jericho eliminiert und in Anbetracht der Tatsache, dass Randy Orton insgesamt 3 Leute eliminiert hat, da kann ich mich auch noch dran erinnern, gehe ich mal davon aus, dass er ihn eliminiert hat. Als zweites wurde Edge eliminiert. Da musst du mir mal weiterhelfen. Ich vermute, dass Edge von Cena eliminiert worden ist. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, das weiß ich nicht. Als drittes wurde John Cena eliminiert. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das durch Wade Barrett stattgefunden hat, weil er hat eine Eliminierung hier und das passt zur Storyline. Als viertes wurde Wade Barrett eliminiert. Der wurde dann ja natürlich von Randy Orton eliminiert. Und als fünftes und letztes hat dann der Champion Sheamus gegen Randy Orton verloren. Und dann hat Randy Orton nach 21 Minuten und 29 Sekunden den... 21 Minuten und 27 Sekunden. ...den Titel gewonnen. Und dann hat er... So lange haben sie ihn da feiern lassen, weil da dauerte irgendwie der Pay-Per-View noch 5 Minuten, als ich die Zeit gesehen habe, dass ich eigentlich sicher war, jetzt kommt gleich The Miz rein und gewinnt den Titel. Aber stattdessen hat Orton dann tatsächlich fünf Minuten gefeiert. Ich war ziemlich sicher, vor allen Dingen, weil bei dem Daniel Bryan-Match The Miz so lange so deprimiert da gesessen hat, dass da jetzt noch was passiert. Ich habe mir hinter Randy Orton mit einem Pfeil ein Plus gemacht. Ich war ja vor einiger Zeit noch Verfechter dieses starken Pushes von Randy Orton und diese Nachmache, ja, dieses, dass man ihn den neuen Stone Cold Steve Austin werden lassen will. An dieser Stelle fand ich das recht gut, muss ich sagen. Ja, auch mit dieser langen Feier am Ende und dann auch bei Raw, wie er dann am Anfang reinkam. Also ich muss sagen, ich finde das ganz schön, dass man mal wieder jemanden so wirklich gut aufbaut und neben John Cena auch mal wieder ein Gesicht der WWE hat, der auch wirklich sehr, sehr gut ankommt. Also das merkte man bei Raw, der wurde echt stark bejubelt. Also grundsätzlich habe ich da auch nichts gegen. Raw kann ich ja nicht beurteilen, weil jetzt habe ich es nicht gesehen diese Woche. Stark bin ich wohl. Bei dem Pay-Per-View jetzt, wie gesagt, diese Feierlichkeit am Ende fand ich ein bisschen lang. Das ist also als Pay-Per-View, in der Halle ist das sicherlich toll, aber so als Pay-Per-View dachte ich halt, da passiert jetzt noch was. Da hatte ich dann die Erwartungshaltung, da kommt jetzt noch so ein Mist. Ich fand es ganz schön. Ja, ich habe in dem Fall dann auf die Anzeige da geguckt und da habe ich halt gesehen, okay, jetzt gibt es noch 5 Minuten. Also hast du nicht live geguckt? Nee, ich habe es aufgenommen. Ja, ich natürlich auch. Wie immer. Ich habe dem Match 3 Sterne gegeben. Ich habe dem Match 3 Dreiviertelsterne gegeben. Ich fand das sehr schön. Also ich muss sagen, teilweise fand ich diese Move-Ketten, die da einstudiert wurden, sehr, sehr beeindruckend. Es gab da eine Kette mit den ganzen Moves und so. Also wie man das alles richtig getimt hat, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, wie man das immer wieder schafft. Ja, die Move-Ketten, die waren ganz gut. Aber insgesamt war es halt... Ja gut, war halt 20 Minuten, ein bisschen über 20 Minuten und 6 Leute, da kann man nicht viel Psychologie jetzt erwarten. Fand ich für das, was es war, sehr schön und ich finde solche Sixpacks Magic, ich fand das letzte Mal auch schon sehr schön beim Night of Champions 2009, da kann ich mich noch dran erinnern, da hat John Cena irgendjemanden von der Stahltreppe durch den Kommentatorentisch da FU'd. Das war gut. Ja, also so leicht mit dem Sprung dahin, das fand ich gut. Ne, war ein schönes Match. 3-3 für mein Match of the Night, damit dahinter direkt am Miss gegen Daniel Bryan. Ja, war mein Match des Abends. Wir hatten ja vor dem Pay-Per-View gesagt, dass wir uns da nicht riesig drauf freuen. Ich weiß noch, als ich das dann geguckt habe, vor einer Woche, ist schon ein bisschen her, da hatte ich Nachmittagsunterricht, habe ich das danach dann direkt geguckt bis in den Abend hinein und hatte mich da dann auch drauf gefreut. Vorher nicht so stark, ich freue mich jetzt schon wieder auf Hell in a Cell, interessanterweise. Thomas, wie hast du dich dann auf Night of Champions gefreut und dein Fazit zu diesem Pay-Per-View mit deiner Sternebewertung des Pay-Per-Views insgesamt? Also ich habe das ja schon mal im Vorfeld gesagt, so richtig große Vorfreude nicht, aber wenn ich gucke, dann bin ich meistens trotzdem ziemlich begeistert, weil ja bei den Pay-Per-Views die Matches doch ein bisschen besser sind als bei den Weeklies. Sehe ich auch so. Und In der ersten Hälfte war das eigentlich auch so. Den Opener fand ich ganz solide. Und dann das dritte Match fand ich, wie gesagt, sehr gut. Und dann ging es für mich persönlich mit Undertaker gegen... dann kam, glaube ich, noch das Frauenmatch vorher und dann irgendwie Undertaker. Okay, da ging es für mich dann so ein bisschen bergab. Und so richtig erholt hat sich das Match für mich nicht. Das letzte Match war zwar solide, hat es dann für mich aber auch nicht mal rausgerissen. Also der erste Teil war für mich so Daumen nach oben. Zweite Teil war für mich eher Daumen nach unten, so insgesamt Daumen in der Mitte. Ich würde dem so irgendwie zwischen 2/3 und 3 Sternen geben als Pay-Per-View insgesamt. Sagen wir mal 3 Sterne, sind wir mal großzügig. Ja, also ich muss sagen, mir hat der Pay-Per-View eigentlich fast vollständig durchweg sehr gut unterhalten. Auch das Frauenmatch? Sehr gut unterhalten. Ja, Frauenmatch habe ich ja sowieso nicht viel erwartet. Beim Frauenmatch, ich muss sagen, mich langweilt das nicht großartig. Undertaker Kane? Ich lehne mich dann zurück und sage, okay, was willst du erwarten? Undertaker Kane fand ich teilweise etwas lang. Das war das Einzige, was mich nicht hier so ganz hundertprozentig überzeugt hat. Alles andere habe ich nicht viel mehr erwartet und ich habe das bekommen, was ich wollte. Das heißt, ich habe diesen Paper wieder einen Daumen nach oben gegangen und beim SummerSlam waren wir ja beide nicht so zufrieden. Du mehr unzufrieden als ich. Ich war aber natürlich auch nicht so super toll zufrieden. Aber bei diesem Paper bin ich danach dann zufrieden ins Bett gegangen und habe gesagt, okay, hast das bekommen, was du erwartet hast. Das war doch alles schön. Ich überlege gerade, was war noch das Dark Match? Es gab ein Dark Match zwischen John Morrison, aber wer war der Gegner noch von ihm? Keine Ahnung. Mit wem hat er denn zurzeit eigentlich eine Feder? Alberto Del Rio könnte sein. Nein, das ist ja Raw. Ja. Mit wem hat er bei Raw denn eigentlich? Mit Chris Jericho hat er, aber das... Ja, das war da nicht. Das kann ja nicht. Ich überlege gerade, mit wem Ted hat er... Ted DiBiase. Ja, genau. Und das hat John Morrison gewonnen. Er hatte mit Ted DiBiase ein Dark Match und das hat John Morrison gewonnen. Insgesamt gebe ich diesem... Also du gibst 3 Sterne. Ja. Damit ich das zu unseren Weekly... Dingens, hast du einen Kuli? Ich habe einen. Das ist kein Kuli, aber kann man auch nicht schreiben. Muss nur die Kappe wieder kaufen. Wir haben ja jetzt eine offizielle Unterseite. Hast du denn schon die Auswertung des Tipps durchgeführt? Weil wir haben ja auch getippt. Das war ja relativ egal, da wir ja beide gleich getippt haben. Ja, hätten wir gar nicht tippen brauchen. So, ich weiß nur, dass ich Undertaker Kane falsch getippt habe. Und ich glaube, Sixpack Challenge haben wir beide auf Randy Orton getippt. Tag Team haben wir ja nicht getippt, weil das Match nicht angekündigt war. Intercontinental hatten wir beide auf Kofi, glaube ich, getippt. Ja. Bei den Frauen. Das heißt, das wird noch weiter geführt. Jetzt bei den Hell in a Cell wahrscheinlich das Finale, denke ich mal. Bei den Frauen weiß ich nicht. Da kann man dann ja auch wirklich nicht Eingriff und so machen. Obwohl Dolph Ziggler hat eigentlich sauber gewonnen. Das heißt, im Prinzip gibt es keinen Grund für ein Rückmatch. Hat er sauber wirklich? Ich meine, da war irgendwie noch was. Meines war ein Clean Pin. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Nee. Nee, Vicky wollte doch erst was machen und Dolph Ziggler ist dann doch... irgendwas war da noch wieder. Mhm. Vicky wollte erst eingreifen und Dolph Ziggler das dann verhindert. Na, auf jeden Fall, wir haben ja jetzt eine offizielle Unterseite in dem Blog, wo wir die Weekly-Bewertung jeweils mit den Sternen dahin packen und da kann ich da die von den Pay-Per-View jetzt nicht. Aber Raw habe ich nicht gesehen. Ja, kann ich keine Sternebewertung sagen. Was du gesehen hast. Du hast 3 Sterne dem Pay-Per-View gegeben, ich gebe 3,5 Sterne, ich war zufrieden. Sehr zufrieden. Ja. So, dann lass uns mal zu Raw kommen, am Tag danach. Weil Raw, das ist für mich jetzt interessant, weil Raw habe ich nicht gesehen. Ich habe nur den Kurzbericht von Todd Martin gelesen. Was? Was für ein Ding? Todd Martin, den Kurzbericht. Der schreibt ja mal seinen Raw-Report für Figure 4 Weekly. Ja, ich lese immer bei PW Torch. PW Torch. Dir gefällt das gut, dass sie auch bei den Weeklies die Sternewertung macht, ne? Ja, vor allem der... Wade Keller? Ja, genau. Ja, Wade Alle Keller. Anderen geben auch nur ihre Meinung ab, aber das finde ich doch sehr schön. Ja, er ist Wade mit Keller seinen Meinungen auch immer sehr gleich. Also die haben auch den Main Event besser bewertet als Miss Daniel Bryan, auf jeden Fall eher. Und der ist immer sehr der gleichen Meinung wie ich. Ich gebe dann meistens immer noch so einen Ticken mehr Sterne. Mhm. Aber von der Meinung her sind wir da mal recht gleich. Ja, der Wade Keller macht das auch schon ganz schön lange. Der macht das auch, glaube ich, seit 20 Jahren. Der ist interessanterweise damals nicht durch WWF, sondern in seiner Gegend war damals die AWA. Das fing ja dann auch an mit, da waren ja, Shawn Michaels war ja da zuerst und Hulk Hogan, die haben ja da angefangen und in der Gegend, als die AWA vor, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren da noch groß war, da ist er da viel zum Wrestling gegangen. Ja, Pro Wrestling Torch gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Die Podcasts da wiederum nicht so gerne, da höre ich dann wieder lieber von Figure 4. Die Podcasts haben nicht so die ganz gute Tonqualität. Ja, das stimmt. Aber es gibt ein paar Podcasts im VIP-Bereich, den man zahlen muss, die mir ganz gut gefallen, zum Beispiel die Bruce Mitchell Audio Show. Ja, dann kommen wir zu Raw. Ich habe mir keine Notizen gemacht, ich kann jetzt nur noch das erzählen, das ist etwas schwierig. Mach mal eine kurze Werbepause, dann kann ich mir mal ein Glas Wasser holen. Dropkick Drama wird präsentiert von Beefy. Da will ich nichts mit zu tun haben, ich bin Vegetarier. Ja, Beefy wird präsentiert im amerikanischen von Slim Jim, dann haben wir hier als Beefy als Werbepartner. Da muss ich leider im zweiten Teil meine Teilnahme hiermit offiziell beenden. Ich gehe jetzt UFC gucken und Mirko macht weiter die Weekly-Sendung. Nee, das machen wir natürlich nicht. Tschüss. Und der. Nee, hör auf, ich will das natürlich auch noch umge. Okay. So, Thomas, komm mal her. Konnte man das jetzt eigentlich hören, was hier läuft? Ja, ein bisschen. Wenn man die Kopfhörer ganz laut macht. Oh. Thomas, mach mal aus. Wer kämpft denn da jetzt gleich als erstes? Thomas, mach mal aus. Was denn? Ja, wir wollen mit Raw weiter. Guten Tag, Dropkick Drama wird präsentiert vom Regenwasser. Passend zum Wetter. Herbstwetter. Sehr schön, kann man gut bei. Eigentlich haben wir ja noch Sommer, ne? Nee, haben wir nicht mehr, wir haben Herbst. Wann wird's mal. Achso, singen wollen wir ja beim nächsten Mal. Was Fragen, Fragen. Nichts als Fragen. Das klingt besser als Liegen original, manchmal. Schwer im Magen. Leider kann ich nicht weiter singen, weil ich so, den Text nicht weiß. Raw nach, und Mirko hat bei Night of Champion sich eine Notiz gemacht. Gute Crowd plus. Was auch immer das heißt. Tja, ich weiß das auch nicht. Ich glaube, das ist eine neue Käsesorte. Sieht nämlich Crowd so ein bisschen. Plus? Das sieht nämlich so ein bisschen wie Gouda aus, was er da als Crowd plus geschrieben hat. Gute Gouda. Dropkick Drama wird präsentiert vom guten Gouda-Käse, der bei Night of Champions zum Einsatz kam. So, Mirko, was passiert denn bei Raw? Du musst so lachen. Ich kann den jetzt, wenn du auflachst, UFC anfangen. Du kannst ein bisschen, nein. Ach so. Nein. Also, Randy Orton kam rein, direkt zum Anfang, wurde auch sehr, sehr stark bejubelt und wurde von irgendjemandem unterbrochen. Ich weiß aber nicht mehr von wem. Geht das noch? So geht das nicht. Ich tendiere zwischen The Miz und Evan Bourne. Ich tendiere zu Evan Bourne. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Randy Orton wurde bejubelt von, nochmal, wurde bejubelt. Unterbrochen. Von wurde unterbrochen, ja, das kann ja nur so Mist sein. Ich meine eigentlich Evan Bourne sogar. Randy Orton hält ein Promo und wird von Evan Bourne unterbrochen? Ja, mal gucken, wie es weitergeht, dann können wir es vielleicht daraus schließen. Ja, das weiß ich ja nicht kommt. Mehr. Nein. Quatsch, was rede ich denn für einen Mist? Der wurde unterbrochen von Sheamus. Ich glaube, ich bin noch in irgendeinem Paralleluniversum stecken geblieben. Ja, das ist ja eigentlich dein Normalzustand. Das sollte uns ja nicht weiter verwirren. Miss Evan Bourne und dann Sheamus. Nee, er wurde auf jeden Fall von Sheamus unterbrochen und da gab es dann ein kurzes Promo-Segment. Meinte Sheamus ja, dass Randy Orton noch nie. Stell mal dahin, wo Mirko nicht rankommt, bist dann mehr für mich. Ja, das ist die Rezeptionistin hier im Studio bei Oma. Noch alles da zum Trinken und so? Ja. Mirko wollte noch ein Glas Wodka haben. Wodka haben wir nicht da. Ich dachte, hier ist so eine Brauerei. Ja, auch kein Bier. So. Okay. Mach mal weiter. Ich fange an. Da gab es so ein Segment und zwar. Ich stelle mal da was hin. Toffifee. Ja, Toffifee. So, ja, ich kann jetzt. Sag mal, ist das jetzt hier. Man hört es nicht. Es ist auch. Thomas, geh mal ein bisschen. Das ist ja schlimm hier. Nee, auf jeden Fall gab es dann dieses Segment zwischen Shame. Wir haben Kindergarten hier. Von Sheamus und Randy Orton. Und Sheamus meinte, er hätte noch nie gegen Orton verloren. Mach mal weiter. Sheamus hat noch nie gegen Orton verloren. Das stimmt ja auch. Thomas legt jetzt gerade zwei Toffee vor dem Mikro aufeinander. Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat. Hör auf, ich übe doch für Wetten das. Ich will doch einen Toffifee-Turm von insgesamt 10 Toffifees hier auflegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir haben hier aber nur 8, Thomas. Dann kommen danach noch ein paar von den Lachgummis oben drauf. Ja, auf jeden Fall, ja, Sheamus. Och, Thomas. Stell das eben woanders hin. Nochmal liegen? Okay. Machen wir weiter. Wir müssen jetzt mal weiterkommen. Du unterbrichst mich ja. Was soll ich denn machen? Die Sendung geht ja unter einer Stunde, aber wir sind ja auch schon bei der zweiten von insgesamt 8 Sendungen, die wir besprechen wollen. Also, Randy nee, also Orton jetzt, hat eine Promo gehabt, ja, wurde ja, von Sheamus unterbrochen. Ganz kurz, also, dann nee, Sheamus meinte, Orton hätte ihn noch nie klar besiegt und es ja. gab also so. Ja, Sheamus hat dann halt mal so ein Fail Forward durch NXT, durch Nexus. Also es hätte dann noch nie so einen ganz klaren Kampf gegeben zwischen den beiden, noch nie. Also nie klar so herausgestellt, Mann gegen Mann quasi. Und noch nie klar herausgestellt, wer ist, ohne irgendwelche Leute, die angriffen oder irgendwelche anderen Leute, die da waren. Deshalb wurde ja da jetzt so das Hell in a Cell Match zwischen den beiden bei Hell in a Cell aufgebaut. Ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, also muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen und ich freue mich auf dieses Match jetzt auch schon. Ich bin sehr gespannt. Also Hell in a Cell kommt ja eigentlich zu früh, weil das sollte ja in der Feder eigentlich eher am Ende kommen. Aber zumindest ist das so zu verkaufen, ja, weil bei den anderen Matches immer jemand eingegriffen hat oder immer, dass ein Vierer- oder ein Sechser-Match war, jetzt Mann gegen Mann und keiner kann von außen stören. Das ist dann schon okay. Hat sich halt von WWE keinen Gefallen getan, haben wir am Anfang besprochen. Dadurch, dass man das als festen Pay-Per-View und nicht für die Storyline integriert in einen anderen Pay-Per-View macht. Aber das hat man dann ganz gut gelöst. Kommen wir direkt zum Main Event. Obwohl ich nicht sicher bin, ob dieses Hell in a Cell richtig was wird. Der Randy Orton hatte ja mal ein Hell in a Cell gegen Undertaker. Das war solide, aber nicht eins von den Hell in a Cell, was ich herausragend fand. Ja, bei Randy Orton ist immer so eine Sache, ob der wirklich gut ist oder nicht. Das ist sehr unterschiedlich. Genau, und bei Sheamus können wir es einfach noch nicht sagen, weil er hatte noch kein Hell in a Cell. Aber bei Sheamus bin ich sehr gespannt. Ich glaube, dem traue ich das gut zu. Ja, würde ich auch. Also ich bin auf das Match insgesamt sehr gespannt. Ich hoffe, das wird so eine richtige halbstündige Schlacht. Also nicht langweilig natürlich, so eine richtige Schlacht zwischen den beiden. Das könnte sehr schön werden. Und wenn Sheamus mal richtig blutet da mit seiner hellen Haut, das sieht dann auch gut aus. Ja, das werden wir natürlich leider nicht sehen. Das würde aber sehr gut aussehen, das ist schon richtig. So, beim Main Event sollte dann eigentlich Wade Barrett auf John Cena treffen. Wade Barrett hat sich da dann aber... Nee, wir kommen jetzt direkt zum Main Event. Nur ganz kurz, gab es zwischendurch keine Segmente, die irgendwie berichtenswert sind? Weil du jetzt von dem Eröffnungspromo gleich zum Main Event gekommen bist. Ich habe es vor fast einer Woche gesehen, Thomas. Nichts hängen geblieben. Gab es noch irgendeine Weiterführung der Storyline zwischen Daniel Bryan und The Miz? Ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, Daniel Bryan hatte irgendein Match oder so, aber es war auf jeden Fall nichts so stark erwähnenswertes. Ja, auf jeden Fall, Wade Barrett hat sich da dann auf diesen Pult gestellt, aufs Kommentatorenpult und meinte zu Cena, der solle doch mal in so einem Gauntlet-Match gegen die restlichen vier Mitglieder von Nexus ran. Und das hat er dann auch gemacht. Am Ende war dann noch Justin Gabriel übrig und als Cena dann den FU, oder Attitude Adjustment, AA sagt Michael Cole momentan ganz gerne, ansetzen wollte, da also kam dann... Also auf Deutsch quasi AA? So genau wollen wir es gar nicht wissen. Nur um das AA zu übersetzen. AA. Ja, AA. Ja, okay. Ja, und da kamen dann die übrigen vier nächsten Mitglieder rein und haben Cena fertig gemacht. Bin gerade am Überlegen. Irgendjemand kam da noch reingerannt, glaube ich. Wir haben bei SmackDown in diesem Raw Moment oder so, haben sie die Zusammenfassung gesehen. Da kam keiner mehr reingerannt. Nee. Da kamen alle dann, sind alle von Nexus in den Ring naja, und haben auf jeden ihn fertig Fall. Gemacht. Ja, genau. Dann wurde geplant. Cena hat sich dann, also Wade Barrett hat einen Stuhl in den Ring geschoben. Den hat sich dann allerdings Cena geschnappt und konnte so alle Nexus-Mitglieder aus dem Ring prügeln nicht, er hat den Stuhl richtig eingesetzt als Waffe. Auf jeden Fall wurde dann festgesetzt, Cena gegen Wade Barrett bei Hell in a Cell in einem Singles-Match. Das macht nun natürlich mit Nexus und so auch Sinn, das wurde auch ganz nett. Ich glaube, das wird nicht das Wahnsinns-Match. Nee, das glaube ich auch nicht, weil Wade Barrett ist dafür noch zu neu. Aber man kann da auf jeden Fall Nexus noch ein bisschen rein und so. Cena ist jetzt auch nicht der Techniker vor dem Herrn. Nee, aber auf jeden Fall wurde das dann so mit dieser Gimmick eingebaut, dass wenn Cena gewinnt, Nexus aufgelöst wird. Nexus ist done. Mhm. Oder beziehungsweise wenn Wade Barrett gewinnt, muss Cena Nexus beitreten. Glaubst du, dass bei dem Hell in a Cell die Nexus-Leute das doch irgendwie schaffen, in den Käfig zu kommen? Nehmen sie, weiß ich nicht, die Tür mit Bolzenschneider oder so doch. Ja, aufmachen? Da wollte ich gerade drauf kommen. Das haben wir ja schon einige Male gesehen. Ich bin gespannt, ich freue mich schon. Ich freue mich ehrlich gesagt auf diese beiden Matches bei Hell in a Cell, freue ich mich. Ja, mehr gibt's ja noch nicht. Oder ist, ja, lass mal überlegen. Doch, Undertaker doch. Kane, ist das angekündigt schon? Noch nicht, aber da kann man ganz stark von ausgehen. Und was sonst noch? Das war auf jeden Fall Raw. Ich fand Raw sehr unterhaltsam. Ich kann es nicht sagen, ich habe es nicht gesehen. Nicht herausragend, aber unterhaltsam. So, dann kommen wir zu NXT. Da gab es den Talk-to-Talk-Wettbewerb und Reise nach Jerusalem. Mhm. Das war natürlich auch herausragend. Ich glaube, viel mehr zu sagen ist da auch nicht. Es gab einen neuen Moderator, weil Michael Cole hat ja die Sendung verlassen. Ja, erstmal. CM Punk kam dann als neuer Moderator dazu, hat dann eine ganze Zeit moderiert. Allerdings schönes Jackett hat er an. Ja, allerdings kam später dann auch wieder Michael Cole dazu und wird in der nächsten Woche auch wieder mit dabei sein. Allerdings auch CM Punk. Was hat denn Michael Cole gesagt, als er wieder reinkam? Hat er gesagt, das ist so furchtbar hier vom Kommentar, ich muss das doch wieder retten, oder? Genau, er hat bemerkt, ohne ihn ist NXT nicht ertragbar. Mhm. Ja, und da ist er wieder da. Ja, das zu NXT, das war nicht so schlimm wie letzte Woche. Wer hat denn die Wettbewerbe gewonnen? Den ersten habe ich gesehen, Reise nach Jerusalem, hat dieser AJ gewonnen. Ja, genau. Und dieses Talk to Talk, oder was? Talk to Talk. Wer hat das gewonnen? Talk to Talk. Weißt du das noch, wer es gewonnen hat? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann das überhaupt jemand gewinnen? Man weiß es nicht. Was ist das für eine Sprache? Muss man ein Glas Saft trinken? Nee. So, dann kämen wir von NXT zu TNA Impact. Nee. Nee, stimmt. Am Mittwoch kommt noch erst die Ultimate Fighter. Ja, Ultimate Fighter wollen wir jetzt ehrlich gesagt nicht näher drauf eingehen, weil wir ein bisschen einen Zeitmangel haben. Aber es war eine gute Sendung mit Bruce Leroy, der seinen Kampf gewonnen hat. Und dem alkoholischen Raucher. Genau, ja, eigentlich eine schöne Storyline. Der eine Kämpfer, der hat die ganze Zeit geraucht und zu viel Alkohol getrunken und der andere, Bruce Leroy, ist halt ein Schwarzer, der Bruce Lee als sein Vorbild hat und sich so ähnlich kleidet. Und die beiden hatten am Ende der Sendung ihren Kampf. Und Bruce Leroy hat gewonnen. Der Raucher war gar nicht so schlecht. Der war eigentlich die erste Runde überlegen, hat die klar nach Punkten gewonnen. In der zweiten war er eigentlich auch überlegen, aber dann am Boden hatte er Bruce Leroy am Boden und Bruce Leroy hat dann durch einen Triangle Choke gewonnen. Da musste dann der Raucher aufgeben. Ja, sehr gute Folge. Also auch wenn man nicht der größte MMA-Fan ist oder UFC-Fan, sollte man da auf jeden Fall mal reingucken. Es sind ja jetzt erst zwei Folgen von der 12. Staffel gewesen, also da kann man zurzeit noch perfekt einsteigen. Genau, die Trainer George St. Pierre und Josh Koscheck sind beide sehr unterhaltsam, zumal St. Pierre jetzt bei der Wahl der Teams den Koscheck auch schön reingelegt hat. Er hat nämlich eine fingierte Liste mit seiner Reihenfolge der Auswahl aufgeschrieben und hat Koscheck, der die Wahl gewonnen hat und so als erstes jemanden für sein Team aussuchen durfte, dadurch so beeinflusst, dass Koscheck jemanden nicht genommen hat, der von beiden wohl als der Beste eingeschätzt wird, sondern den St. Pierre auf der fingierten Liste ganz oben hat, sodass Koscheck den erst genommen hat, um St. Pierre zu ärgern, und dann hat St. Pierre den genommen, den beide eigentlich an erster Stelle auf ihrer Liste haben und der offensichtlich wohl von der Vergangenheit her so als der Beste gilt. Michael Johnson. Ja, wollen wir mal gucken, wie weit er kommt, ob der es wirklich wert ist. Ja, aber das war eine nicht schöne so richtig kämpfen gesehen. Ja, war eine schöne Sequenz und ich erwarte vor allen Dingen noch von dem Koscheck, dass es da eine ganze Menge an lustigen Promos geben wird. Ja. Dann kommen wir zu SmackDown, das haben wir gestern zusammen geguckt. Da gab es ein Match zwischen Kane und wem noch? Das ist eine gute Frage. Jetzt haben wir es gestern erst gesehen. Oder gestern haben wir es gesehen und ich habe es jetzt schon wieder lassen. Thomas mal. Ist bei SmackDown auch immer fast reingeschlafen, Mann. Das ist schon interessant gewesen. Chris Masters. Das war gar nicht, da gab es ein gar nicht so schlechtes Segment, wo Masters fast seinen Masterlock hat er sogar angebracht, hat damit halt nicht gewonnen. Direkt am Anfang, man dachte schon sehr seltsam, aber Kane hat natürlich am Ende gewonnen durch Tombstone und Masters hat eine Verletzung sehr gut gespielt. Grundsolides, gutes Match. Ja, fand ich besser, als ich erwartet habe, als ich gesehen habe, na, das machen sie. Ja. Was gab es Nennenswertes? CM Punk hat gegen Luke Gallows gewonnen, also das ist jetzt auch aufgehoben, die Straight Edge Society. Ja, ich denke, ich weiß nicht, was man mit Luke Gallows macht. Der hat ja früher den Festes gespielt. Den finde ich so als Großen in der unteren Midcard eigentlich ganz gut. Ja, ich auch. Ob man den jetzt, dadurch, dass er jetzt hier wieder aus dem Stable rausgeflogen ist, ob er jetzt sozusagen dann wegfällt und irgendwann auch der Entlassungswelle zum Opfer fällt. Ich würde mir wünschen, dass der einer der neuen Titelanwärter auf den IC-Titel ist. Das würde ich mir wünschen. Ja, man müsste was von seinem Äußeren ändern. Ich finde so dieses Outfit und so, das... Das finde ich eigentlich super. Das finde ich so richtig schön für so ein Heel. So, dann hat Caval wahrhaftig gegen Chavo Guerrero verloren. War ein schönes Match, aber natürlich total der Falsche. Ja, das war, also, ich dachte, da kommt so ein Jobber-Match und dann, naja. Also das ist wieder, Cavall ist zu klein, das ist wieder das Typische, was Vince McMahon hat, dass er sagt, die Kleinen, die können nicht richtig was und er wird einfach nur fertig gemacht. Eigentlich wollen sie ihn nicht haben, dabei kriegt er super Publikumsreaktionen, weil seine, wenn er dann die Offensive in seinen Matches hat, dann merkt man, dann wird sofort wieder laut im Publikum, weil das sieht alles sehr beeindruckend aus. Ja, wobei das natürlich jetzt bei SmackDown auch alles nicht uneditiert ist an Zuschauerreaktion, aber wir haben ja bald SmackDown auf Sci-Fi und da wird das dann ja wohl anscheinend live laufen. Da können wir dann mal gucken, wie das so wirklich ist. So, das Match von McIntyre und Rhodes hatten wir schon erwähnt. Das war übrigens auch so eine Storyline, das, wo du gerade sagst, ist bald auf Sci-Fi. Da gab es dann immer diese Storyline mit diesen beiden, wie heißen die, Trent Barretta und... Wie heißt der andere? Caden Croft? Ja, genau, Caden Croft, dass die sozusagen das Umzugsteam sind und überall in den Backstage. Ja, die haben so eine große Box, liefen da mit Hornswoggle rum und haben da also Sachen reingepackt, wie zum Beispiel das, die Bilder von Theodore Long in dem Büro, auf die der ja sehr stolz ist. Das Bild von Martin Luther King. Ja, genau. Das Springseil von Rosa Mendes, die zwei Klamotten da von dem Jack Swagger. Die Bragging Rights Trophäe, die SmackDown gewonnen hat, wo keiner dran denkt, außer jetzt bei so einer blöden Umzugsstoryline. Ja, wo stand die? Oh, die stand da im letzten Lagerraum. Die wird bestimmt, die wird immer wenn die zur nächsten Arena fahren, wird die mitgenommen und direkt da hinten in den Lagerraum gestanden. Gibt's eigentlich Bragging Rights nächstes Jahr wieder? Ja, ich glaube, sonst hätten sie die Trophäe nicht mehr. Was übrigens auch immer sehr interessant ist, als die, den Pay-Per-View gibt es auch bei, den kann man auch bei Benning kaufen. Sollte ich den noch kaufen? War das so super? Ja doch, es gab beim Bragging Rights das Iron Man Match zwischen Superman. Das war gut, das war wirklich gut. Nee. Das war super. Nee. Es gab was Interessantes, es wurde ja die Umkleide von CM Punk gezeigt, die war so vollgepackt. Ich meine, die Sendung, die lief da vielleicht dreiviertel Stunde. Also wenn die da reinkommen, müssen die wirklich erstmal alle Sachen nehmen, die irgendwie besitzen und da irgendwie überall in die Ecken hauen. War schon sehr interessant. Ja. Ja, das war noch eine Storyline. Und am Ende ist tatsächlich... Ja, da hat der Luke Gallows den dann so ein bisschen da fertig gemacht in der Umkleide. Wolltest du noch was zum Ende dieser Umzugsstoryline sagen mit Vicky Guerrero das? Na, mach du das mal. Am Ende wurde nämlich dann alles in den Umzugswagen transportiert. Vicky Guerrero kam raus, sie hatte wieder, da wurde die Storyline in einem Match von Dolph Ziggler weitergeführt mit der Streitigkeit mit dieser, wie heißt sie noch? Kaylin? Nee, und Caitlin. Oder Caitlin. Und dann hat Vicky Guerrero diese Caitlin in dem Match da, die Caitlin hat Vicky Guerrero umgestoßen und ist dann nach hinten gegangen und dann ist Vicky Guerrero irgendwann hinterher, hat sie gesucht und dann haben die gesagt, die ist da hinten in dem Wagen, ganz hinten drin und dann ist Vicky Guerrero in den Umzugswagen, haben sie die Klappe zugemacht und dann stand auf der Klappe SmackDown nächste Woche auf Sci-Fi. Und dann hörte man noch das Klopfen von Vicky Guerrero, die offensichtlich jetzt eine Woche lang in diesem Wagen ohne Sauerstoffzufuhr wohnen und hausen muss. Und ich vermute, nächste Woche, das erste ist gleich, wenn es SmackDown losgeht. Da fährt der Wagen dann wird der Wagen reingefahren und dann wird die Klappe aufgemacht. Und dann ist da Vicky Guerrero, hat 20 Kilo abgenommen, weil sie nichts zu essen hatte. Und ganz wütend schreit er da irgendwie Caitlin. Hat da seltsamerweise wahrscheinlich ein Mikro in der Hand. Dann. Genau. Aber das fände ich super, wenn dann direkt zum Anfang der Show am besten noch irgendwie ohne Pyro, bevor irgendwie der... Pyro? Ohne Feuerwerk, ja, Feuerwehr. Ohne diesen Anfangsspot, dass direkt ohne irgendwas davor direkt der Wagen reingefahren wird, Tür auf und Wiki da raus. Fände ich super und danach dann erst alles andere. Genau. Super. Sonst gegen wen hatte Dolph Ziggler eigentlich gewonnen? Ich überlege gerade. Das ist schwierig. Das ist immer sehr schwierig. Es war MVP. Ja, genau. MVP. Ansonsten noch irgendetwas außer dem Main Event Promo? Nee. Nein. Main Event Promo, da hatte Kane wieder eins von seinen Promos und meinte, dass. Mit alberner, hinterlegter Musik. Ja, das kennen wir ja schon. Nur auf diesmal jeden Fall, am Ende kam dann die Undertaker-Musik und es wurde von den Druiden da ein. Druiden heißen die, ne? Ja. Ja. Wurde ein Sarg reingebracht und da vor dem Ring stationiert. Ein roter Sarg. Ja, der ist momentan, glaube ich, immer rot. Hm. Ist mir diesmal so richtig aufgefallen. Ja, weil das Licht dann wieder normal wurde. Ne? Kane hat das dann aufgemacht. Man dachte, okay, der Undertaker kommt raus. Aber das war natürlich der Paul Bearer. Genau, Percy Pringles als Paul Bearer. Beziehungsweise, was heißt natürlich? Ich habe gestern noch gelesen, dass der nette Herr Pringles schon seit, was haben wir? Ich glaube, ja, erst 1. August oder 1. September wahrscheinlich. Ja, irgendwie hat er schon sehr, sehr lange einen Vertrag, aber durfte das noch nicht sagen. Nö, hatte das die ist Pflicht, so darüber zu schweigen und so. Genau, der war schon 2 oder 3 Mal jetzt bei den Figure 4 Weekly Podcasts als Interviewgast. Das letzte Mal ist aber bestimmt ein halbes Jahr her und hat dann viel erzählt halt über seine Gesundheit, weil der hatte ja Probleme, weil der halt so dick war und dann eine Herzattacke oder was hatte. Hat man jetzt auch gesehen, hat ganz ordentlich abgenommen. Ist immer noch dick, aber halt nicht so wie damals, wo er ja fast quadratisch dann durch die Gegend gelaufen ist. Und hat immer noch so diesen alten Look und das passt alles noch sehr, sehr gut. Also finde ich sehr gut. Ja, ist super. Es bringt so ein bisschen diesen Oldschool-Touch mit rein. Ja. Das ist ja schön. Bringt der Story auch irgendwie genau. So ein bisschen was Wichtigeres. Man müsste jetzt nochmal diese DVD von Undertaker mit den Gimmick-Matches haben, um ob da dieses alberne Gimmick-Match drin ist, wo Paul Bearer ganz am Ende mit Beton zugeschüttet wurde. Das war ja damals das Ende. Ich habe das nicht gesehen. Das war noch die Zeit, als ich nicht alle Pay-Per-Views sehen konnte. Und da habe ich nur in der Power Wrestling dann immer die Berichte zu den Pay-Per-Views gelesen. Und das wurde sehr fertig gemacht. Da wurde gesagt, so eine alberne Storyline gab es lange nicht mehr. Mhm. Da gab es wohl irgendwie sowas, da war dann Paul Bearer in irgendeinem so Glaskasten, irgendwie relativ hoch, als wenn sie den irgendwie an der Hallendecke oder was gezogen hätten. Und wenn Undertaker sein Match verliert, dann würden sie diesen Glaskasten mit Beton zukippen, sodass er quasi da einbetoniert und dann quasi stirbt. Und das ist dann wohl auch passiert und dann war ja Paul Bearer rausgeschrieben aus der WWE. Mhm. Dieses Match habe ich nie gesehen, ob das auf der DVD auch, mit als Gimmick-Match dabei ist. Ich glaube, ich werde mir die wirklich nochmal kaufen. Schade, dass es heute nicht verkaufsoffen ist, der Sonntag. Auf jeden Fall hatte er auch wieder die Urne mit. Ja, das gehört auch dazu und es gab wieder die üblichen Szenen dann am Ende, als Kane dann geflüchtet ist, dann hat er Paul Bearer die Urne so hochgehoben und Undertaker so auf Knien, die quasi aus der Urne seine Kraft gezogen. So dass Undertaker, den haben sie übrigens die ganze Sendung über gezeigt, wie der da in so einem Treppengang ganz fertig war. Ja, der hat keinen eigenen Raum, also CM Punk und alle haben ihren eigenen Raum. Undertaker muss da in einem Treppengang rumsitzen. Ist aber normal. Ja klar, den haben sie da irgendwie vom Keller einquartiert. Genau. Das hat er bisher auch, der hat ja auch keinen, weil TNA haben sowieso sehr, ja doch, die haben auch Umkleiden, ja. aber die meisten, die stehen nur am Gang rum und... Abyss hat ja hinten seinen Folterraum, hast du das gesehen? In der vorletzten Impact-Folge hat er ja damit irgendwelche beliebigen Leute, gar keine Wrestler, sondern irgendwelche Arbeiter, hat er ja dann in seiner Folterkammer gefesselt und mit einem Brandeisen gebrandmarkt. Der Kameramann hat dabei mal draufgehalten. Er hat auch keine Polizei gerufen. Was soll das? War immer ein Brandeisen immer drauf. Man hat auch nicht gezeigt, wer das war, sondern einfach irgendein Fremder, der von der Straße da vorbeikam. Hat er abgeschleppt, gefesselt, Brandeisen drauf, Kamera immer draufhalten, Brandeisen. Ja, alles in der Arena und alle Leute gucken zu und denken, ja, lass mal laufen. Alles ganz realistisch. So läuft das im Wrestling ab. Da holt man mal Leute von der... Also pass auf, wenn ihr da im November... Köln. Nicht, dass du nachher von Kane da aus dem Publikum rausgesucht und gebrannt. Ah, nee, das war ja Abyss. Kommt dann in den Sack. Kommt dann im Januar, wenn du zu TNA gehst. Ja, ja, klar. Da schicken wir Thomas dabei. Backstage vor die Tür von dem Abyss. Der wohnt da bestimmt in den Kellerräumen von der O2 Arena. Beziehungsweise, das passt ja ganz gut. Die O2 ist ja mitten in diesem, ich sage mal, Pennerfell. Das klingt noch nicht so schön. Die O2 World ist neben der Hartz IV World. Ja genau, und der Abyss hat da bestimmt irgendwie in der dunkelsten Ecke da sein Quartier und dann können wir den Thomas da mal hinschneiden. Aber das ist Berlin. Ja, das ist Berlin, habe ich das gesagt, ja. Ja, aber ihr seid ja in Köln. Ja, wir reden jetzt aber ja von Abyss in Berlin im Januar dann. Ach so, ja, doch. Was sind die in der O2 World? Da kriegen sie doch nicht genug so viele Leute. Sind die nicht in einer anderen Halle? Ne, die sind in der O2 World. Das wird peinlich aussehen. Aber ich habe gesehen, da sind schon recht viele Karten verkauft. Ich hoffe ja inständig, dass die noch so viel verkaufen, dass sie dann... Ich gucke nur gerade, wo die Probe bei der Probe in der Zeit stehen. Unter anderem auch dank Ric Flair, dass sie dann so viele Leute da reinbekommen. Thomas. Jeremy Stevens kämpft auch bei UFC. Dass sie da dann einen neuen Zuschauerrekord machen, weil die haben den ja momentan in London in der O2 auch. In der O2 Arena mit irgendwie 8.000 und sonst was. Ich hoffe... Das kriegen wir nicht. Nee. Ich meine, 5.000 oder 6.000, 7.000 haben sie jetzt schon verkauft. Ich hatte mal irgendwas gelesen, 5.000, 6.000. Die haben schon eine ganze Menge verkauft. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber die haben wirklich schon... Also wenn man mal auf den Saal lang guckt... Pass auf, ich habe die Werbekampagne noch nicht gesehen. Es kann natürlich sein, dass alle möglichen Leute in Deutschland jetzt denken, das ist die letzte Chance, nochmal Hulk Hogan zu sehen. Ja, und dass deshalb die ganzen alten Hulk Hogan-Fans sich die Karten kaufen. Das könnte sein. Ja, und Ric Flair ist ja auch dabei. Hast du die Werbung schon gesehen? Machen sie Werbung mit Flair und Hogan? Ich gucke ja kein Jena mehr. Aber Hogan kommt nicht nach Deutschland mit. Der setzt sich in kein Flugzeug. Flair. Flair konnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, Flair ist angekündigt. Flair ist auch auf dem Poster. Ja. Ob der so viele zieht? Ja, weiß ich nicht. Naja, das ist auf jeden Fall dazu. Ansonsten sind wir jetzt schon knapp über der Zeit. Und ich würde mal sagen, wir machen dann auch Schluss. Thomas, wir müssen aber unsere... gibst du mir nochmal den Stift, bitte? Ja. Unsere Wiki-Bewertung gehört ja auch noch dazu. Ich habe ja nur SmackDown gesehen. Ja, und NXT. Ja, NXT habe ich nur die erste Viertelstunde gesehen. Thomas, bewertest du? Wie bewertest du diese Woche? 2,5 Sterne. Ja, 2 ist Durchschnitt und 1,5 ist ein bisschen mehr als Durchschnitt, weil mehr kann ich nicht sagen. Ich weiß ja nicht, wie Raw war. Ich gebe wieder 3,5 wie letzte Woche. Ich fand's wieder schön. War wieder gut. So, das dazu. Dann wollen wir jetzt auch abbrechen. Das war wieder eine abbrechen, schöne... Abbrechen, beenden. Ja, abbrechen mit diesem Abbrechen Preis, ist ja irgendwie so mittendrin unterbrochen und ohne Abschlussmelodie. Ja, deshalb mache ich das jetzt. Aber du wolltest ja noch eine Abschlussmelodie singen. Mirko und Thomas. Ja, das hast du früher mal gesungen. Das war mal schön. Sing nochmal. Ja, mir letzten Sommer gehört, das ist schrecklich. Oh. Mirko hat ja einen Blues komponiert, der demnächst aufgenommen und über den Schulmusikverlag veröffentlicht wird. Schulmusikverlag. Habe ich gehört. Nee. Ja, Thomas, dann... Sing doch mal deinen Blues. Thomas, werde deinen Spruch los. Palim, palim.